Ich lese den Bibeltext aus dem Alten Testament, das zweite Buch der Könige. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden. Und als er von ihm eine Strecke Weges fortgezogen war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. So jagte Gehasi dem Naaman nach. Und als er Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm entgegen und sprach: Geht's gut? Er sprach: Ja, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen: Siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feierkleider. Naaman sprach: Nimm zwei Zentner. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Feierkleider und gab seinen beiden Dienern. Die trugen's vor ihm her. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er's von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Und als sie weggegangen waren, trat er vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu ihm: Woher, Gehasi? Er sprach: Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm: Bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Wohlan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde. Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deinen Nachkommen alle Zeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Puß. Ich bin der Leiter von dem Kirchengründungsprojekt Nordstern. Und wir sind ja noch mit unserer Kirche ganz am Anfang. Man könnte sagen, wir sind doch eine Babykirche. Ich weiß ziemlich genau, wie sich das so ein bisschen anfühlt. Ich habe vor gut einer Woche einen kleinen Sohn bekommen und der kann auch noch nicht so richtig alles, was wir Erwachsenen schon können. Ist auch noch ziemlich klein und so manchmal fühlt sich das für mich auch so ein bisschen an, was wir hier machen. Es ist zwar schon irgendwie alles dran und drin und da, aber es ist noch irgendwie am Anfang und wir versuchen noch zu wachsen und wir müssen auch noch einiges lernen. Aber wir sind da und wir sind Kirche und es macht richtig viel Spaß und ich finde es cool, dass ihr heute alle da seid und wir zusammen Gottesdienst feiern können. Wir haben den dritten Gottesdienst heute in einer Reihe von drei Gottesdiensten, wo wir uns eine Geschichte angucken. Also ihr habt vielleicht gemerkt, so das ist so ein bisschen mittendrin in einer Geschichte angefangen zu lesen. Wir hatten bei den letzten beiden Gottesdiensten schon die ersten beiden Teile und diese beiden Gottesdienste, in diesen drei Gottesdiensten, wovon heute der dritte ist, haben wir versucht, also wir haben diese Geschichte ausgewählt, weil in dieser Geschichte vielleicht mehr als in allen anderen Geschichten im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, die Prinzipien von etwas erklärt werden, was wir so ein bisschen sagen, das ist für uns der Kern des christlichen Glaubens oder auch unseres persönlichen Glaubenslebens oder auch hoffentlich auch von Nordstern. Und das nennen wir Evangelium. Also das könnte man so ein bisschen vergleichen. Jetzt kürzlich war ja hier in Frankfurt die IAA. Also wenn man sich ein Auto vorstellt, das kann ja fahren und das ist so ein bisschen auch der Zweck von einem Auto. Deshalb heißt es ja auch Automobil, dass es aus sich selbst herausfährt. Wenn man aus so einem Auto den Motor rausnimmt, also und alles, was so dazugehört, dann sieht es zwar von außen vielleicht noch genauso aus, wenn man die Klappe zumacht, aber es ist nicht mehr, kann nicht mehr das Wichtigste irgendwie fehlt. Es kann sich nicht mehr bewegen. Es kann nicht mehr das machen, wofür ich ein Auto brauche, nämlich mich irgendwo hinbringen. Und genauso ist das so ein bisschen mit dem Evangelium und dem christlichen Glauben oder dem Evangelium und Kirche. Wenn man das Evangelium rausnimmt, dann sieht es vielleicht noch so aus, ähnlich aus, aber der Kern, das entscheidende Stück, das ist das Evangelium. Und deshalb haben wir uns gedacht, wenn wir schon mit unserer Kirche anfangen, dann würden wir gerne in den ersten Gottesdiensten etwas darüber machen, über dieses Evangelium. Und deshalb haben wir diesen Text gewählt, der, glaube ich, in ganz toller Art und Weise Prinzipien des Evangeliums zeigt. Und das Ziel dieser Reihe und das Ziel meiner Predigt heute ist, zu überlegen, was ist das eigentlich, das Evangelium? Und ich hoffe, und das ist mein Wunsch für diese Predigt, dass jeder heute sagt, also das mit dem Evangelium, irgendwas daran habe ich vielleicht neu gesehen oder mal wiederentdeckt oder ganz neu begriffen und ich bin davon irgendwie inspiriert und begeistert. Und diese Geschichte, wovon das jetzt der dritte Teil ist, hat quasi drei Akte, also wie so ein Theaterstück in drei Akten. Das erste könnte man oder war damals Gott suchen. Das zweite war dann vor zwei Wochen, Felix hat das gepredigt, Gott finden, und heute habe ich überschrieben mit Gott erleben. Und die Hauptperson in diesen Geschichten ist ein Mann namens Naaman. Der kommt hier ja auch vor, hauptsächlich. Hinten geht es eine ganze Zeit lang auch um noch einen anderen, Gehasi, der taucht tatsächlich heute zum ersten Mal auf. Werden wir alles sehen, was das bedeutet. Dieser Naaman, wer war das? Wird hier jetzt nicht so richtig beschrieben. Wenn man ein paar Verse zurückblättern würde, und ich lade euch ein, das, wenn ihr heute Abend zu Hause seid, mal komplett zu lesen. Das war ein ganz bekannter Mann zur damaligen Zeit. Er war nämlich der Kanzler, könnte man sagen, oder oberste Heerführer. Die Nummer zwei im Staat, aber nicht im Staat Israel, sondern in dem mächtigen Nachbarn. Damals war Syrien, also das, wo das heutige Syrien ist, waren die Aramäer damals hier, und so nannten die sich, war so ziemlich das größte Reich in dieser Gegend da. Und die hatten einen König, und der zweite Mann war Naaman. Und er war quasi, also er war ziemlich intelligent, er war wahrscheinlich ziemlich gut gebildet, extrem erfolgreich. Und was man wahrscheinlich sagen kann über ihn ist, dass so ziemlich niemand, den er kannte, und auch er selbst, alle Leute, die er für schlau hielt, und auch in seinem eigenen Denken irgendwie, war das nicht präsent, zu denken, dass der Gott der Bibel irgendwie von Relevanz sein könnte. Irgendwie es intelligent und gut wäre, dem zu begegnen oder überhaupt auch nur auf die Suche nach ihm zu machen. Naaman war wahrscheinlich so ziemlich der allerletzte, der so den Gott der Bibel suchen würde. Mit anderen Worten, er war wahrscheinlich so ein richtig typischer Frankfurter. Also nicht alle Menschen in Frankfurt finden es wahrscheinlich schlau, irgendwie sich mit Gott und Glauben und Kirche vor allen Dingen zu beschäftigen. Und deshalb würde ich sagen, das passt ganz gut. Und heute kommt eben so der dritte Teil. Also er hat sich aber auf die Suche gemacht. Das erzähle ich gleich noch ganz kurz. Heute ist der dritte Teil, wie er Gott dann erlebt hat. Was ist schon passiert? Im ersten Akt, den wir mit Gott suchen überschrieben hatten, war Folgendes passiert. Dieser Naaman hatte alles, es wird auch so richtig beschrieben, er war ziemlich reich, hatte alles, kannte jede Menge Leute und hatte Beziehungen ohne Ende. Problem war nur, eine Sache hat bei ihm in seinem Leben nicht gestimmt, er war nämlich aussätzig. Das wird ja hier ganz am Ende auch erwähnt. Ne? Elisa sagt ja, dass der Gehasi dann diesen Aussatz Naamans bekommen soll. Er war also krank. Er hatte eine Krankheit, die mit Sicherheit zum Tode führte. Und hatte eigentlich keine Chance. Er hat alles Mögliche ausprobiert, aber wurde nicht irgendwie gesund davon. Bis eines Tages ein kleines Sklavenmädchen, was bei ihm im Haushalt so unterwegs war und arbeitete, ihm sagte, hey, da gibt es in dem Land, wo ich herkomme, in Israel, da gibt es einen Propheten, zu dem solltest du hingehen. Und der kennt einen Gott, den Gott der Bibel, und den musst du treffen eigentlich. Der kann dir helfen. Und irgendwie hat er gedacht, ja, das ist vielleicht schlau, und ist dann losgezogen. Und der erste Punkt, den wir damals bei dieser ersten Reihe, bei diesem ersten Teil, im ersten Akt quasi gesehen haben, war, und das ist vielleicht einer der wesentlichen Punkte in der Bibel, nämlich, wir denken, und so dachte auch Naaman, die Probleme unseres Lebens kommen von außen und die Lösung steckt irgendwie in uns. Also, die Schwierigkeiten sind da draußen, aber die Lösung ist hier drin. Und wir müssen im Prinzip nur versuchen, uns daran das zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr große Filme gucke oder Bücherleser seid, aber wenn man ganz viele Bücher und Filme haben genau dieses Thema. da ist ein Held oder so ein Typ, vielleicht manchmal ganz normaler, und dann kommt irgendein Problem und dann geht es darum, dass er irgendwie zu Kräften kommt, dass er die Dinge, die er kennt, weiß und tut, beherzigt und dann auf einmal dann löst er das Problem und dann rettet er sich und vielleicht auch noch manche andere. Oder in der ganzen Psychologie heutzutage würde wahrscheinlich gesagt werden, du musst das finden, was in dir steckt und das dann ausleben. Du musst irgendwie deine innere Mitte suchen. Das sind alles gute Dinge, das will ich gar nicht schlecht machen. Aber die Idee ist, die Probleme sind da draußen und die Lösung ist hier drin. Aber das, was Naaman in diesem ersten Akt lernen musste, war, ist es eigentlich genau umgekehrt. Das Problem ist hier drin und die Lösung ist da draußen. Und das ist eine ganz grundlegende Idee, die überall in der Bibel wieder vorkommt. Das Problem ist hier drin und bei Naaman war es nicht nur die Krankheit, sondern auch was Inneres. Und die Lösung des Problems kommt von außen, nämlich dadurch, dass er sich auf die Suche machte, dem Gott der Bibel zu begegnen. Im zweiten, und er hat den dann gefunden, hat sich auf die Suche gemacht. Im zweiten Akt, diesem Teil Gott finden, ist er dann nach Israel gekommen, hat einen Haufen Geld mitgenommen und da ist auch etwas passiert, das haben wir vor 2 Wochen gehört. Und er ist dann diesem Propheten begegnet und hat sein ganzes Geld mitgebracht. Also einen riesen Haufen Geld, das wird auch da beschrieben, hat er mitgebracht. Und wahrscheinlich hat er mehr Geld mitgebracht, als in ganz Israel damals war. Also die Ausleger sind sich da nicht so ganz einig, aber es muss ein Riesenhaufen Geld gewesen sein. Das war mehr, als wenn man im Lotto gewinnt. Das war quasi so, als wenn man das Bruttosozialprodukt Deutschlands für 10 Jahre kriegt. So in dieser Größenordnung war das. So viel Geld hatte Naaman dabei. Und seine Idee war so, jetzt er kommt, gibt dieses Geld oder einen großen Teil davon dem Propheten und vielleicht macht er noch irgendwas Außergewöhnliches und der macht dann irgend so einen Wundertanz oder irgendwie sowas und dann heilt er ihn. Das Gegenteil ist passiert. Also er ist geheilt worden, aber der Prophet Elisa hat ihm Felix hat das letztes Mal einer sehr schlauen, erlebnispädagogischen Art und Weise, hat er ihm beigebracht, dass der Gott der Bibel so nicht funktioniert. Dass er nicht so funktioniert, dass wir ihm etwas bringen können, etwas leisten können dafür, dass wir etwas von ihm bekommen, sondern genau umgekehrt. Dass nämlich Naaman gar nichts bringen musste, sondern sogar nichts bringen durfte und trotzdem einfach aus Gnade geheilt wurde. Denn so ist der Gott der Bibel, dass er einfach aus Gnade beschenken will. Und das Zitat, was ich auch am Anfang von dem Blatt abgedruckt, auf der ersten Seite von dem Blatt abgedruckt habe, vom letzten Gottesdienst: Alles, was man braucht, ist nichts, aber nicht viele Leute haben das. Das musst du Naaman lernen. Das, was du brauchst, bei Gott ist nicht alles Mögliche zu tun, damit er dich mag, damit er was für dich tut, sondern im Gegenteil, was du brauchst, ist nichts. Und das hat Naaman erlebt und er hat Gott erlebt und ist ihm begegnet, hat ihn getroffen, hat ihn kennengelernt und er ist dann auch geheilt worden. Und dieser Moment, wo er dort im Wasser steht, er musste dann, also der Elisa hat ihm gesagt, geh in den Fluss Jordan und tauch dich da unter und dann wirst du geheilt werden. Und genau das ist genau vor unserem Text hier passiert. Er hat Gott erlebt und ist ihm begegnet. Und die Frage, mit der dieser Text hier quasi anfängt oder die über diesem Text am Anfang steht, ist: Hast du Gott getroffen? Bist du Gott begegnet? Hast du ihn schon mal erlebt? Ist das etwas, was du kennst? Vielleicht sagst du, ja, also ich gehe ja doch in die Kirche und kenne das auch irgendwie, aber genau das ist der dritte Akt, das ist der dritte Teil dieses Textes. Zu sagen, okay, dann lass uns mal genauer hingucken. Hab ich Gott wirklich erlebt? Eine Sache ist nämlich jedoch bemerkenswert, wenn man sich die Geschichte genau anguckt. Naaman, derjenige, der Gott überhaupt nicht kannte, der erlebt in dieser ganzen Geschichte etwas, wo er am Ende bei Gott ist und an ihn glaubt. Aber die zweite Hauptperson von unserem Teil, nämlich Gehasi, ist der Typ, der Prophetenschüler. Also der hatte quasi, war ganz nah dran an den Propheten. Der war quasi in eine ganz intensive Zeit des Bibelstudiums und so war er durchgegangen. Der kannte wahrscheinlich sogar die Bibel in- und auswendig. Aber der ist am Ende draußen. der ist am Ende derjenige, der es nicht verstanden hat. Der, könnte man sagen, in einem gewissen Sinne Gott verfehlt hat. Und genau darum geht es heute. Hast du Gott erlebt? Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist Kennzeichen eines Menschen, der Gott erlebt hat. Der zweite, Kennzeichen eines Menschen, der, obwohl er fromm ist, Gott verfehlt hat. Und drittens, wie kann man Gott denn erleben? Okay, lass uns da mal reinspringen. Erstens, Kennzeichen eines Menschen, der Gott erlebt hat. Das ist in Vers 15 bis 18. Und in diesem ersten Teil, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mit reingucken, wird beschrieben, wie dieser Naaman dann kommt. Er kehrte zurück zu dem Mann Gottes, also zu Elia, mit all seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sagte, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott in allen Landen ist, außer in Israel. Das erste Kennzeichen hier ist, es gab bei ihm eine Veränderung, nämlich eine Veränderung des Denkens. Eine Veränderung im Denken. Er kommt ja hier nicht und sagt, Elisa, ich habe es verstanden, du hast einen sehr, sehr mächtigen Gott, der mich tatsächlich geheilt hat. Und ich werde jetzt diese Idee von diesem Gott mitnehmen und werde bei mir zu Hause neben all den anderen Göttern einen Altar aufstellen und werde auch ihm immer wieder mal dafür opfern, dass er mich damals geheilt hat. Und ich werde allen anderen in meinem Land empfehlen, wenn sie mal Aufsatz haben, diesen Gott anzubeten, denn das kann der. Das sagt er ja nicht. Er sagt hier, ab jetzt weiß ich, dass kein Gott ist in allen anderen Landen. Also eine vollkommen neue Idee des Denkens. Die damalige Zeit war geprägt von religiösem Pluralismus. Das heißt, alle Leute, die damals so lebten, auch um Israel drumherum, dachten so, dass es für alle möglichen Dinge und für alle möglichen Völker oder Städte oder Anlässe verschiedene Gottheiten gibt. Das heißt, es war ganz normal, dass wenn man in eine andere Stadt reiste und dort ankam, was man irgendwie, dann hatten die halt noch einen Tempel für das oder für den oder die Stadt und so weiter. Es war also, man war total offen und tolerant dafür, dass es andere Religionen, andere Götter und so weiter gibt. Und hier sagt Naaman ja etwas ziemlich Erstaunliches, weil ich meine, das ist ja auch etwas, was wir in unserer heutigen Zeit ganz, was ganz Normales, dass man sagen kann, eigentlich sind ja so, alle Religionen denken vielleicht irgendwie so mehr oder weniger im Kern das Gleiche. Und hier sagt er, jetzt weiß ich, dass es außer diesem einen Gott keinen anderen gibt. Puh, würde man wahrscheinlich heute sagen, das ist ein heißer Punkt. Sowohl damals war das ein heißer Punkt, als auch heute. Denn heute sind wir in Sachen Spiritualität auch ziemlich pluralistisch. Also zu behaupten, dass es nur einen Weg gäbe, wurde damals und wird heute als arrogant, manipulativ, intolerant und so weiter empfunden. Verständlicherweise. Aber die Idee des christlichen Glaubens ist, und wenn man sich Jesus anguckt, der unterstreicht das an ganz vielen Stellen immer wieder, dass es eben diesen einen Weg gibt, dass er der wahre Gott ist, der eine. Und keine Ahnung, ob dieser Punkt vielleicht dich persönlich auch zwickt, dann lass uns gerne nachher mal darüber ins Gespräch kommen. Das würde mich sehr interessieren. Aber der Punkt hier ist, dass Naaman diese Veränderung im Denken erlebt hat. Eine Idee, also auf einmal geglaubt hat, es gibt diesen einen nur. Und der ist es, mit dem ich jetzt leben will. Ich will ihn nicht nur dazu addieren, sondern irgendwie muss an dem sowas Besonderes dran sein, dass ich an ihn glauben will. Ich glaube, dass gerade im Evangelium, im christlichen Glauben die Kraft steckt, Andersdenkenden und Andersglaubenden nicht nur tolerant, sondern liebevoll zu begegnen und sie nicht, wie vielleicht behauptet wird, abzuwerten oder so. Aber Naaman hat es irgendwie begriffen, eine Veränderung des Denkens. Das zweite Kennzeichen ist eine Veränderung im Verhalten. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Eine vollkommen neue Art und Weise hat er hier gehabt, wie er mit den Dingen, die er hatte, umgegangen ist. Eine tiefe Veränderung des Verhaltens. Er sagt nämlich hier in Vers 15, so nimm nun eine Segensgabe, also ein Geschenk von mir, deinem Knecht, an. Wenn man ein paar Verse vorher gesehen hat, Naaman, hatte ich vorhin erzählt, war ja gekommen und hatte dieses ganze Geld mitgebracht, mit der Idee, es dem Propheten zu geben, als Bezahlung dafür, dass sein Gott ihn heilt. Und jetzt sagt er hier aber was ganz anderes. Er sagt, nimm doch ein Geschenk von mir. Das war auf einmal eine ganz andere Haltung. Er wollte etwas aus Dankbarkeit geben. Nicht mehr aus Pflicht gegenüber einem Gott etwas tun, von dem er etwas erwartete, sondern er wollte auf einmal etwas aus Freude geben. Und das ist ein Riesenunterschied, ob man etwas tut, vielleicht sogar in der Beziehung mit Gott, aus dem Glauben, damit man etwas bekommt, aus Pflicht, oder ob man etwas tut, weil man etwas Tolles erlebt hat, aus Dankbarkeit. Und er wollte hier etwas geben aus Freude. Wir leben ja in Frankfurt. Frankfurt könnte man schon berechtigterweise sagen, ist so etwas wie die Hauptstadt des Geldes in Europa. Also man braucht nur die Skyline angucken. Die größten Häuser, die hier so rumstehen, das sind nun mal Banken. Und hier liegt ein Haufen Geld wahrscheinlich, oder zumindest wird hier sehr viel mit Geld umgegangen. Lass uns mal ehrlich sein in Sachen Geld. Diese ganze Stadt hier tickt ja so, dass ganz viele Leute, so hat man den Eindruck, so leben: wenn ich Geld habe, dann habe ich Sicherheit, dann kann ich mir Dinge leisten, dann bekomme ich Glück, dann habe ich vielleicht auch Beziehungen, dann kann ich mir die Dinge kaufen, die ich gerne hätte, dann habe ich es im Leben irgendwie geschafft, dann bin ich wer. Also Geld, könnte man fast sagen, ist so etwas wie eine Selbstwertversicherung. Wenn ich das habe, dann bin ich auch irgendwie wertvoll. Das mag jeder irgendwie ein bisschen anders gestalten. Bei dem einen ist es so, dass er am liebsten ganz viel spart und dann viel auf dem Konto hat und dann denkt er sich, jetzt bin ich zufrieden und sicher. Oder der andere leistet sich mit dem Geld, was er bekommt, ganz viel und denkt sich, jetzt habe ich das und jetzt bin ich wer. Wie auch immer. Geld ist für ganz viele Menschen etwas, wofür sie ganz viel für tun. Und das Prinzip von dem Geld, könnte man ja so fast sagen, ist, dein Leben für mich. Gib mir dein Leben und dann kriegst du mich. Tu etwas. Und es ist abgefahren, was Leute alles dafür tun. Sie opfern ihre Zeit, sie opfern ihre Gesundheit, sie opfern ihre Beziehung, ihre Familie, alles Mögliche. Und um ganz viel zu arbeiten, um möglichst viel von diesem Wert zu kriegen. Und dann haben sie entsprechend viel und denken, das ist wert. Jetzt bin ich etwas wert. Das Prinzip Jesus, das Prinzip des Evangeliums, könnte man sagen, ist aber ein ganz anderes. Es ist genau umgekehrt. Es ist nicht dein Leben für mich, sondern es ist mein Leben für dich. Das Prinzip, und das ist genau das, was Naaman gecheckt hat, glaube ich, ist, Gott gibt sich für dich und Gott tut etwas für dich. Er sagt auf einmal, oder Gott, Naaman hat verstanden, mein Wert hängt auf einmal nicht mehr davon ab, wie viel ich habe und wie viel ich leiste, sondern davon, was er für mich getan hat und wie sehr er mich liebt und wertschätzt. Und das hat er erlebt und das hat sein Herz verändert. Und auf einmal war das ganze Geld, was er hatte, nur noch Geld und nicht mehr sein Wert. Es war auf einmal nur noch etwas, was er hatte und nicht mehr, was ihn ausmachte. Nicht mehr, was ihn hatte. Und deshalb konnte er es einfach geben und ein Geschenk machen und verschenken. Nicht mehr, damit er etwas bekommt, sondern weil er etwas hatte. Stellt euch vor, oder ich hab so in der Vorbereitung überlegt, stellt euch vor, Frankfurt würde, oder viele Menschen in Frankfurt würden das dieses erleben. Und diese Veränderung, die Naaman mitgemacht hat, erleben. Stell dir vor, Menschen in Frankfurt würden aufhören, wegen des Geldes, wegen ihres Wertes das Geld möglichst viel zu kriegen. Und würden anfangen, das Geld nur noch Geld sein zu lassen und damit gute Dinge tun. Das heißt nicht, dass man schlechtere Arbeit leistet. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch anstrengt. Und vielleicht heißt es auch, dass für manche, dass sie immer noch viel Geld bekommen. Aber nicht mehr, um jemand zu sein, einen Wert zu haben, sondern auf einmal, um etwas zu haben, was man geben kann. Und stell dich vor, diese Prinzipien würden in Frankfurt so tief greifen, dass sie sogar Ausstrahlung hätten. Man würde in Frankfurt anfangen, auch in den Banken Fonds so aufzusetzen, nach diesen Prinzipien. Nicht mehr nach dem Prinzip, wie kann ich hier am meisten rauskriegen für mich, sondern nach dem Prinzip, wie können wir das Geld, was wir haben, so einsetzen, dass es für alle hier am besten ist. Ich glaube, Frankfurt wäre eine andere Stadt. Das würden wir alle merken. Und das ist die Veränderung, die Naaman hier mitgemacht hat. Und die, glaube ich, eines der Kennzeichen ist, wie man eines der Kennzeichen eines Menschen, der Gott begegnet ist. Also erstens eine Veränderung des Denkens und zweitens eine Veränderung des Lebens. Und das ist nur ein Bereich. So war Naaman. Und er hat das erlebt und er hat ihn unglaublich verändert. Hast du Gott erlebt? Bist du Gott begegnet? Der zweite Teil dieser Geschichte in dem zweiten Teil wird auf einmal Gehasi, dieser Diener Elisas, zur Hauptperson der Geschichte. Und auch von ihm und auch über ihn kann man lernen etwas über die Frage, wie ist eigentlich jemand? Was sind die Kennzeichen eines Menschen, der Gott erlebt hat? Und zwar im Kontrast. Er ist quasi so das, wie man sagen würde, so geht's nicht. Das ist nicht die Idee, wie man, wenn man Gott begegnet ist, eigentlich leben sollte. Gucken wir uns das mal an. Das ist ja ein ziemlich langer Teil dieses Textes, in dem Gehasi hier so vorkommt. Was mit ihm passiert ist, habt ihr eben gehört. Er hat ja also alles mitgekriegt, was mit diesem Naaman passiert war. Und es hat ihm ja tierisch gestunken. Also es hat ihm so aufgeregt, dass dieser Typ, der noch nicht mal aus Israel kam und eigentlich sogar einen anderen Glauben hatte, nach Israel kommt und dann von Gott geheilt wird. Und was ihn am meisten genervt hat, ist, dass sein Chef, nämlich der Elisa, der Oberprophet in Israel, zugelassen hat, dass er noch nicht mal was von seinem Reichtum dalassen soll. Also ihn einfach wieder mit all dem Zeug nach Hause schickt. Und in diesem Text hier kommt es ja sogar vor, dass Elisa mehrfach sogar, steht ja da, er nötigte ihn. Also er hat so richtig, er hat ihm nicht nur freundlich gesagt, hey, weißt du was, hier kannst du ein bisschen was haben von meinem Geld, sondern er sagte, so, jetzt nimmst du es aber. Nee, Elisa wollte das nicht. Warum, werden wir gleich noch sehen. Aber das hat ihn genervt. Und dann, als dieser Naaman dann schon über ein paar Hügel weg war, ist er dann hinterhergerannt, hat sich eine ziemlich geschickte Lügengeschichte ausgedacht mit so ein paar Prophetenschülern, die auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht waren und die jetzt Geld brauchten und Elisa hätte ihn doch geschickt, dass er ihm doch was gibt und so. Und dieser Naaman fällt tatsächlich darauf ein, also der Gehasi nutzt dann die Großzügigkeit dieses Naamans aus, um sich selber zu bereichern, kommt mit dem Batzen Geld nach Hause zurück und versteckt es. Elisa bekommt das aber mit, es kommt alles raus und Elisa zieht ihn auch zur Rechenschaft. Bei all dem muss man sich vor Augen halten, dieser Gehasi war so ziemlich der fromme Musterschüler des Landes. Er war bei Elisa in der Prophetenschule und da wurde jetzt nicht einfach jeder angenommen, da konnte man sich nicht einfach bewerben und einschreiben und dann war man dabei, sondern er war ganz nah dran am obersten Geistlichen des Landes. Und von so einem Typ müsste man eigentlich, oder kann man erwarten und denken, dass der wahrscheinlich auch irgendwie alles kannte. Also damals gab es ja die Bibel noch nicht in schriftlicher Form, sondern oder nur ganz selten. Und solche Prophetenschüler, die haben sich mehr oder weniger, also sehr viel damit beschäftigt, die Heiligen Schriften auswendig zu lernen. Das heißt, der kannte das alles in- und auswendig. Der wusste Bescheid. Aber irgendwie war er zwar fromm, aber hat Gott ziemlich verfehlt. Das Problem wird in Vers 20 ziemlich deutlich sichtbar, wo er dann sagt, siehe, mein Herr hat diesem Aramäer, Naaman, verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er mitgebracht hat. So wahr der Herr lieb, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. Es ging für ihn einfach gar nicht, dass dieser Gottlose kommt und einfach aus Gnade geheilt und gerettet wird und wieder gehen darf. Es ging nicht. Das widerstrebte seinem ganzen Denken. Er dachte, die Idee ist doch, ich verhalte mich gut, ich tue, was ich kann, ich bringe Opfer und dann nur die guten Typen, so die richtig Heiligen, die Prophetenschüler, die so richtig moralisch leben, das sind die, die von Gott, die in seine Nähe kommen und die von ihm dann erwarten können, dass er was für sie tut. Aber doch nicht so ein, wie er hier sagt, so ein dahergelaufener Aramäer, das geht doch gar nicht. Und wenn die schon kommen, dann müssen die ordentlich was dafür tun. Es wäre ja grundsätzlich gar nicht falsch gewesen, wenn Elisa etwas von diesem Geld genommen hätte. Also es ist nicht grundsätzlich falsch, wenn Menschen, die für Gott die ganze Zeit arbeiten, auch Geld dafür kriegen, was mich persönlich auch irgendwie ein bisschen zufrieden macht. Aber Elisa wollte das hier nicht. Er sagt ja weiter hinten auch, es war nicht die Zeit, Geld zu nehmen, sagt er ziemlich am Ende. Gehasis Einschätzung war, das war falsch. Mein Herr war zu gnädig zu diesem Heiden. Das war wahrscheinlich sein Urteil. Wisst ihr, was ich glaube, was dieser Teil der Geschichte sagen will? Und das ist, glaube ich, ein Kerngedanke des Evangeliums. Oder auch. Ich glaube, dieser Teil möchte sagen, dass der Glaube an Gott dich zu einem besseren Menschen machen kann. Wie bei Naaman. Aber dass Religion ohne Gnade Gottes, ohne das Evangelium, wenn man den Motor rausnimmt, dich sogar zu einem schlechteren Menschen machen kann. Zumindest dazu beitragen kann, dass so das Schlechte in uns so richtig hervorkommt. Gehasi mochte Menschen nicht, die anders waren, die eine andere Nationalität hatten, einen anderen Glauben, anders aussahen, anders dachten, anders redeten, vielleicht nach anderen Werten lebten oder so. Und deshalb verachtete er die. Es gibt ja heute auch eine große Gruppe von Menschen, die sagen, Religion, das ist das eigentliche Problem auf dieser Welt. Das ist das Grundübel der Menschheit. Und es wäre besser, wenn man das eigentlich abschafft. Und als Argumente dafür führen sie dann immer wieder an, dass überall auf der Welt so aufgrund von Religionsunterschieden Konflikte entstehen, Menschen unterdrückt werden, Ausbeutung passiert, Diskriminierung bis hin zu Terror und Krieg. Und wenn man genau hinsieht, würde ich sagen, ja, stimmt sogar. Überall auf der Welt werden Menschen aufgrund von Religion verachtet. Und es scheint dabei irgendwie ziemlich gleichgültig zu sein, welche Religion jetzt gerade man hat oder welche Religion auf der anderen Seite steht. Das scheint irgendwie überall zu funktionieren. Dass Menschen, entweder Leute, die anders denken, versuchen zu unterdrücken oder zu verachten oder zumindest schlecht auf sie runtergucken und sie komisch finden, oder dass Leute, die in Religion in Leitungspositionen sind, die Leute, die ihnen untergeben sind, für die sie eigentlich da sein sollten, ausnutzen, um sich zu bereichern oder wie auch immer. Und das ist genau das, was, glaube ich, dieser Teil der Geschichte hier zeigt. Bei Gehasi ist ja schon witzig, ne? Als Prophetenschüler, als einer, der es eigentlich wissen sollte, der es kennen sollte, hat das überhaupt nicht so richtig funktioniert wie bei Naaman. Bei ihm fehlte was Entscheidendes. Und das machte ihn zu einem Menschen, der zwar fromm war, aber der Gott eigentlich nicht erlebt hatte. Und bei dem es dazu führte, dass es noch schlimmere Auswirkungen hatte. Ich glaube, man kann auch den christlichen Glauben so gebrauchen, oder man könnte vielleicht sagen, so verdrehen, wenn man das Evangelium rausnimmt, zu einer Religion machen, die dann auch dazu führt, dass Menschen sogar eigentlich schlimmere Menschen werden. Leider hat die Geschichte das zu oft bewiesen. Es gibt genügend Beispiele, auch in der Kirchengeschichte, bis heute, wo man da hinzeigen kann und sagen kann, seht ihr, genau das passiert im Christentum doch auch. Aber das ist eben das, was passiert, wenn man den Motor rausnimmt, wenn man das Evangelium rausnimmt. Dann ist zwar noch so etwas wie Religion und Werte und sowas da, aber es ist nicht mehr das, was Naaman erlebt hat, die verändernde Kraft des Evangeliums. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das schon herausfordernd. Gehasi ist eine Anfrage an uns Gläubige, an mich. Weil ich glaube, man ist nicht entweder so nur nicht wie Gehasi oder ganz, sondern ich glaube, das ist schon eine Herausforderung für Menschen, die sich vielleicht als christlich-gläubige Menschen bezeichnen würden. Sind wir christlich-religiös, gehen zur Kirche, halten uns an moralische Gebote, engagieren uns für die Kirche, finden aber Menschen, die anders glauben, komisch, problematisch und hätten eigentlich lieber, dass alle Menschen Christen wären, denn dann war die Welt besser? Oder sind wir wirklich vom Evangelium verändert? So wie Naaman. Ich finde Gehasi als eine Herausforderung. Interessant, ne? Beide Männer, Naaman und Gehasi, glaubten irgendwie in einem gewissen Sinne an den gleichen Gott. Aber der eine hat Gott wirklich erlebt und der andere hat ihn verpasst. Und der Unterschied scheint irgendwie das Evangelium zu sein. Deshalb mein letzter Punkt. Wie kann man denn diesen Gott erleben? Wie kann man, wie Naaman, diesen Gott erleben und nicht wie Gehasi diesen Gott verpassen? Es ist schon ganz interessant hier in dem Text, dass der Prophet Elisa ja gar nichts von diesem Naaman genommen hat. Ich habe das schon erwähnt. Also Naaman kommt mit diesem ganzen Reichtum, will ihn dem Elisa geben und sogar auch hinterher aus einer viel besseren Motivation als am Anfang. Am Anfang wollte er quasi noch für seine Heilung bezahlen und hinten als Geschenk, aber der Elisa sagt, nee, ich will das wirklich nicht haben. Und du kannst mich auch noch 20 Mal bitten, aber du nimmst es wieder mit nach Hause. Ich will, dass du eine Sache wirklich verstehst, dass du gar nichts, du musst deine ganze Idee, dass du etwas für Gott tun kannst und dass du etwas leisten kannst dafür, dass Gott etwas für dich tut, diese ganze Idee musst du wieder mit nach Hause nehmen. Und deshalb schickt er ihn auch mit seinem ganzen Reichtum wieder nach Hause. Naaman sollte verstehen, dass man nichts dafür leisten kann, dass Gott einen segnet, rettet, heilt, hilft, Gebete erhört oder sonst irgendwie so etwas. Dass man nichts beitragen kann zu seiner Rettung, sondern nur empfangen kann. Aber wie konnte Elisa das? Wie konnte Elisa das? Also ich frage, was für eine Situation? Ich meine, dieser Naaman kommt und baut das alles vor ihm auf und Elisa hätte nur Ja sagen können müssen und das wäre moralisch überhaupt nichts Falsches gewesen. Und er wäre der reichste Mann von ganz Israel gewesen. Er wäre wahrscheinlich 20 Mal reicher gewesen als der König. Und er hätte damit haufenweise gute Sachen tun können. Wie konnte Elisa in dem Moment sagen, nee, das mache ich nicht, weil es ist nicht die Zeit. Ich glaube, er konnte das. Er konnte diesen Reichtum ausschlagen, weil er selbst schon reich war. Vielleicht sogar reicher als Naaman. Weil er einen ganz anderen Reichtum hatte. Er war reich in Gott. Er war reich in der Gnade Gottes. Und von der hatte er so viel, dass er sie sogar verteilt hat an Menschen wie Naaman. Er hatte nämlich den Reichtum der Gnade Gottes erlebt. Er hatte nicht irgendwo haufenweise Gold, aber hatte einen Reichtum, der viel mehr war als das. Und worin dieser Reichtum der Gnade Gottes besteht, schreibt der Apostel Paulus später im 2. Korintherbrief einmal in einem Vers. Da steht dann, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, zeigt. Also er erinnert die Leute, an die er schreibt und sagt, ihr wisst ja, worin der Reichtum der Gnade Gottes besteht. Nämlich, er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Also, Jesus, der Sohn Gottes, dem das ganze Universum gehört, wo er es sogar gemacht hat, wurde arm. Also Gott selbst, der unendlich reich ist, ich meine, er hat das Universum gemacht und in meiner Vorstellung, keine Ahnung, ob das Blödsinn ist, aber könnte sein, ne, dass er irgendwo da draußen im Universum Planeten voller Diamanten und Gold hat. Also kann sein, könnte er machen. Also muss er nicht, um reich zu sein, aber was ich damit sagen will ist, Gott ist auf jeden Fall unendlich reich, ihm gehört alles, er hat alles gemacht. Der hat nicht nur ein paar Millionen, sondern alles. Er war so reich und wurde arm, nämlich in Jesus Christus. Und wenn man sich die Geschichte vom Leben Jesu ansieht, dann zieht das wie ein roter Faden von vorne bis hinten überall durch. Wie ist er gekommen? Nicht in einem dicken, fetten Palast mit Gold und Diamanten, sondern in einem Stall. Wie hat er gelebt? Nicht als der King, sondern als einfacher Kerl. Arm, umgeben von nicht besonders reichen Leuten. Und am deutlichsten wird diese Armut, die er auf sich genommen hat, dann am Kreuz. Er ist den Tod eines Verbrechers gestorben. Aber warum? Er, der reich war, wurde arm, damit wir durch ihn reich werden. Genau das ist es, worauf der Vers hinweist. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Armut, für unsere Sünden, für genau das, was bei Gehasi so deutlich zum Ausdruck kommt, für diese innere Armut, für all dieses Ganze, was Gehasi und eigentlich alle Menschen die ganze Zeit tun. Er ist am Kreuz gestorben, hat es auf sich genommen, damit wir reich werden, damit wir beschenkt sind, damit wir alles haben, was wir überhaupt noch haben können. Und das ist der Kern des Motors im christlichen Glauben, vom Evangelium. Wer das versteht und erlebt, also wie kann man das erleben, wie kann man Gott erleben, indem man das versteht. Und ich glaube, das ist das, was Naaman erlebt hat. Ich glaube, das ist das, was Naaman in diesem Moment seiner Heilung verstanden hat. Er ist nicht nur äußerlich irgendwie geheilt worden von seiner Krankheit, sondern ist innerlich geheilt worden. Er ist überwältigt worden von dem Reichtum, von der Gnade Gottes. Er hat auf einmal gecheckt, ich kann hier, und dafür muss ich noch nicht mal was tun. Ich kann da gar nichts für tun, ich darf da gar nichts für tun. Und ein sehr interessanter Punkt hier noch ist ja schon witzig, guck mal genau hin. Gott hat, oder Elisa hat sowohl vor dem Moment, in dem Naaman gerettet wurde, als auch danach gesagt, du kannst nichts dafür tun. Vorher, weil Naaman wollte ja dafür bezahlen, und nachher auch vielleicht aus Dankbarkeit und Freude. Aber er sagt dann, so wahr der Herr lebt und ich hier stehe, ich nehme überhaupt nichts von dir. Und ich glaube, das ist für mich als jemand, der glaubt und darin irgendwie versucht zu leben, eine ganz schön große Herausforderung. Ich kenne manche Christen, die zwar sagen würden, ja, ich glaube, dass Jesus mich gerettet hat, damals, als ich angefangen habe zu glauben, aus Gnade. Aber jetzt versuche ich doch irgendwie alles Mögliche dafür zu tun, dass es so bleibt oder ihm zumindest ganz viel zurückzugeben. Dadurch, dass ich mich moralisch verhalte, dadurch, dass ich Geld gebe, dadurch, dass ich mich in der Kirche engagiere oder so weiter. Und das ist ein bisschen so wie ein Millionär, der zu einem Kind im Slum geht und sagt, komm, ich kaufe dich da raus, ich gebe dir ein paar Millionen und das Kind dann anfängt, dem Millionär monatlich 50 Cent zu überweisen, weil es irgendwie was zurückzahlen will. Natürlich verändert uns die Gnade Gottes. Und ich glaube, das sieht man ja auch an Naaman, die Kennzeichen sind ja da. Aber ich glaube, dass dieser Teil in dieser Geschichte auch drin ist, um zu zeigen, es geht nicht darum, dass wir irgendetwas tun, dass wir irgendwas versuchen zu machen, egal ob vorher oder nachher, für das, was Gott für uns getan hat. Sondern es geht darum, zu lernen, zu empfangen. Alles, was du brauchst, ist nichts. Aber nicht viele Menschen haben das. Und das muss man, glaube ich, nicht nur einmal verstehen, sondern ich muss das jeden Tag verstehen. Ich muss aufhören, aus der Motivation etwas für Gott zu tun, damit er mich mag, damit er mich segnet, damit er das, was ich tue, irgendwie benutzt, um etwas, das was draus wird. Und ich muss anfangen, einfach nur zu empfangen und mich darüber zu freuen. Und diese Freude, mich verändern zu lassen davon, dahin, was die Kennzeichen eines Menschen sind, der Gott erlebt hat. Und das wird verändern. Aber es hat eine ganz andere Motivation. Ich hoffe, die Story von Naaman für diejenigen, die alle drei Gottesdienste dabei waren, hat euch inspiriert. Und ich hoffe, für diejenigen, die heute dabei waren, auch. Und ich glaube, dass man an Naaman schon sehen kann, was das Evangelium ist, was der Kern, der Motor im christlichen Glauben ist. Und wie auch an Gehasi es eben genau nicht funktioniert. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf die nächste Reihe, die wir starten beim nächsten Mal. Da wird es an manchen Stellen um ganz ähnliche Dinge gehen. Ich glaube, im Programmheft ist schon eine kleine Vorschau drin. Wenn ihr Gedankenfragen habt oder Feedback, wir werden uns nachher Zeit nehmen. Wenn ihr Lust habt, nach dem Gottesdienst, wer will, könnt ihr mich ansprechen. Mich würde es total interessieren, was ihr über die Gedanken, die ich so hatte, zu dem Text denkt. Vielleicht habt ihr was ganz anderes da drin gefunden. Vielleicht fandet ihr das irgendwie manches problematisch oder inspirierend oder spannend. Mich würde es interessieren, genau darüber mit euch ins Gespräch zu kommen. Ich würde jetzt gerne noch beten und dann feiern wir gleich weiter. Danke, Jesus, für diese Story von Naaman und Gehasi. Danke für das Beispiel, wo wir sehen können, auf der einen Seite, was die Kennzeichen eines Menschen sind, der von dir verändert worden ist, der dich erlebt hat, aber auch wie die Kennzeichen eines Menschen sind, der dich verpasst hat. Ich bitte dich, dass du uns erleben lässt, wie du Naaman erleben hast, wer du bist, was dein Evangelium ist, was deine Gnade bedeutet. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst dadurch. Fordere uns immer wieder heraus und begegne uns. In Jesu Namen. Amen.